Die Mumie Murray hat seine Freundin dabei und stellt sie den anderen stolz vor. Oh, ja. Ho, hey, ist meine Süße nicht heiß? Super heiß. Wow, guck dir mal meine Süße an. Griffin, der Unsichtbare, der nur durch seine schwebende Brille zu erkennen ist, zeigt auf den Platz vor sich. Allerdings ist der leer. Du hast eine Süße? Ja, sie ist unsichtbar. Darum kannst du sie nicht sehen. Oh, klar. Ist das die aus Liechtenstein? Psst, die Trauung fängt an. Die Zeremonie nimmt ihren Lauf. Als die Ringe ausgetauscht werden und der Hochzeitskuss den Schwur besiegelt, springt Graf Dracula als Erster auf und applaudiert dem jungen Paar. Toll. Dann folgen die obligatorischen Reden. Marty Monster hält die ergreifendste, die allerdings kein Mensch versteht. Ja, meine Rede, Marty! Danach wird die Hochzeitsmonstertorte angeschnitten, die durch einen schmerzhaften Schrei die Kaffeetafel eröffnet. Dann geht es locker weiter und es wird getanzt. Der Graf fordert seine Tochter auf. Ist alles so, wie du es dir gewünscht hast, meine kleine Giftbeere? Oh, das ist es, Paps. Außer, wo ist Großpapa Vlad? Schatz, dein Großpapa wird das nicht so cool finden. Er ist noch vom alten Schlag. Wie können wir das wissen, wenn er Johnny kennenlernen würde? Er würde ihn auffressen. Er ist nicht so aufgeklärt und hip wie dein Papst. Also dann ist es echt okay für dich, dass er kein Monster ist? Mensch, Monster, Einhorn. Solange du glücklich bist. Danke, Papst. Wir gehen nun in der Zeit voraus und ein Jahr ist inzwischen vergangen. Graf Dracula geht eines Abends seiner Lieblingsbeschäftigung, der Porträtmalerei, nach, als Mavis und Johnny hereinkommen. Hey, Pops! Oh, hey, Kinder! Todd, mach mal Pause. Also, was geht's? Mavis wollte wissen, ob du vielleicht Lust hast auf einen kleinen Spazierflug. Oh, das haben wir ewig nicht mehr gemacht. Gibt's einen besonderen Grund? Nicht den Schimmer von einem besonderen Grund. Stimmt's, Mavie? Wieso grinst er? Er ist nur albern. Es ist einfach eine schöne Nacht. Aber wenn du keine Lust hast? Nein, nein. Oh doch, machst du Witze. Ich würde einen Eimer Knoblauch essen, um mit dir zu fliegen. Und so verwandeln sich beide in Fledermäuse und fliegen gemeinsam durch die Nacht. Oh, Schatz, sieh dir diese flauschigen Wolken an. Weißt du noch, was wir gespielt haben, als du klein warst? Schleimige Kröten verstecken und aufspießen. Plötzlich ist Mavis etwas atemlos und muss sich zwischen den flauschigen Wölkchen ausruhen. Schatz, alles gut? Ja, ich komme nur ein bisschen schneller aus der Puste, seit ich schwanger bin. Jetzt ja, ich denke, dass bei so einer Höhe ist das... Was? Ich werde Großpapa! Wenig später liegen Mavis und Johnny im Bett. Liebevoll streichelt Johnny Mavis Bauch. Ich hab schon wieder Hunger, Schatz. Holst du mir ein Eis mit sauren Gürkchen drauf? Durchs offene Fenster kommt der Graf ins Schlafgemach geflattert. Nein, nein, nein, nein, nein. Du darfst deinen Gelüsten nicht nachgeben. Das ist nicht gut für das Baby. Du musst die Spinnendosis erhöhen, damit er später an Decken rumklettern kann und ganz viel Schafsgalle essen. Paps, ich hab dich lieb, aber wir wissen doch überhaupt nicht, ob das Kind ein Vampir wird. Ich würde mich auch freuen, wenn das Baby menschiger wird, wie Johnny. Menschiger? Mit jahrtausendalten Dracula-Genen? Schlag dir das aus dem Kopf. Hauptsache, das Baby ist gesund. Natürlich, ein gesunder, kleiner Vampir. Oder Mensch? Ja, ein Mensch, der fliegt wie eine Fledermaus. Nun ja, Mavis widerspricht nicht und nimmt Rücksicht auf die Gefühle des angehenden Großvaters. Gehen wir wieder ein wenig in der Zeit voraus. Zum Zeitpunkt der Geburt. Mavis liegt im Kreissaal des örtlichen Krankenhauses und das Kind wird jeden Moment erwartet. Graf Dracula ist so aufgeregt, dass er zu seiner Tochter möchte. Sir, nur der Vater darf mit in den Kreissaal kommen. Wirklich? Ich meine, okay, er ist der nächste Angehörige. Verstehe. Dann endlich ist es soweit. Kaum hört der Graf das Schreien des Babys, stürzt er, verkleidet als blonde Krankenschwester, in den Kreissaal und nimmt das Kind in die Arme. Oh, seht mal! Es ist ein Junge! Es ist ein Junge! Die Blutlinie der Draculas ist gesichert! Niemand wird dir je etwas zuleide tun, solange ich da bin, mein kleiner Höllenhund. Papst, darf ich auch mal mein Baby halten? Wenn ich Papst wäre, würde ich ja sagen. Aber ich bin die Krankenschwester Francine. Aber ich gebe ihn dir trotzdem mal. Machen wir noch einen weiteren Zeitsprung. Es ist der erste Geburtstag des kleinen Dennis und alle sind gekommen, um ihn groß zu feiern. Der kleine Dennis ist jetzt schon ein Jahr alt. Wow! Schön. Ja, süßer Bengel. Okay, jetzt gibt's die Geschenke, Leute. Als erstes beschenkt Mumie Murray den Kleinen. Er hat eine schwere Goldkette mit einem Anhänger für ihn. Oh ja! Dann verwöhnen wir den Jungen mal. Guckt mal, was ich für ihn habe. Bling! Wow, ist das verflucht? Super verflucht. Nur vom Feinsten. Kommt direkt aus der Gruft. Er fängt gerade erst an zu laufen. Das könnte zu schwer sein für so einen kleinen... Zu spät. Murray hängt dem Jungen die Kette um den Hals und er fällt um. Sofort eilt der Graf zu ihm und nimmt ihn auf den Arm. Oh, alles in Ordnung, Denisovich. Er heißt Dennis, nach meinem Vater Dennis. Das ist nicht sein Vampirname. Mein kleiner Denisovici, Visovici. Können wir sicher sein, dass er ein Vampir ist? Also nicht, dass das etwas Schlechtes wäre, aber müsste er nicht Fangzähne und so eine fahle Haut haben, wie ihr sie alle habt? Theoretisch kann man seine Vampir-Fangzähne bekommen, bis man 5 ist. Oh, er bekommt schon seine Fangzähne. Er ist ein Dracula. Er ist auch ein halber Lockrin. Vielleicht wäre es besser für ihn, bei uns zu leben. Da gibt es mehr Menschen. Was? Wir haben ein Geschenk für ihn und ich hoffe, es ist das Richtige. Meine erste Guillotine. Ein Lernspielzeug, bravo. Gut ausgesucht, Frank. Die ist toll, danke. Wir müssen die nur schnell babysicher machen. Babysicher? Eine Guillotine? Man schneidet sich damit den Finger ab. Das ist doch der ganze Spaß. Ich musste das ganze Hotel babysicher machen. Da ist wohl jemand überängstlich. Der kleine Dennis hält alle ganz schön auf Trab. Das Leben ändert sich eben, wenn ein Kind im Haus ist. Ein Jahr später gibt es ein ganz besonderes Erlebnis mit dem Kleinen. Mavis ruft Johnny, aber natürlich ist der Großvater mal wieder schneller. Johnny, komm schnell! Was ist los? Ist er verletzt? Dennis hat sein erstes Wort gesagt. Hat er das? Sag es nochmal. Los, mein Schatz. Bla, bla, bla. Ich sage nie bla, bla, bla. Hat ja auch keiner gesagt. Von wem hat er das dann? Bla, bla, bla. Naja, vielleicht sagst du es manchmal. Ich sage es nur, wenn ich sage, dass ich es nicht sage. Bla, bla, bla. Schon gut, Kleiner. Wir hören es. Du kannst sprechen. Denisovich. Der Graf schaut im Mund des Kleinen nach, ob er schon seine Zähne bekommt. Nur ein kleiner Karies-Check. Sagt Großvater Dracula und zieht sich zurück. Ansonsten geht alles seinen Gang und das Hotel läuft gut. Johnny, der für die menschlichen Gäste zuständig ist, hat laufend neue Ideen parat. Also Draco, als dein zwischenmenschlicher Beziehungskoordinator, Co-Assistent, wollte ich ein paar Ideen mit dir checken. Klar, das ist ein echter Job, keine billige Ausrede, damit Babys glücklich ist und dir nicht wegzieht. Klar. Also ich dachte mir, wo wir jetzt so viele Menschen hier haben, sollten wir vielleicht ein paar Shows aufpeppen? Also den Zauberer vielleicht? Was hast du gegen Harry Dreiauge? Naja, er könnte den Menschen ein bisschen zu kruftig sein. Nein, Harry ist klasse. Harry kann nichts dafür, wenn das Publikum zu blöd ist. Okay, was ist mit Wayne? Wayne, hast du einen Knall? Der ist der Größte. Aber vielleicht nicht als Tennislehrer? In dem Punkt hat Johnny recht. Wayne, der Werwolf, hat die Angewohnheit, jeden Ball, den einer seiner Schüler schlägt, wie ein Hund zurückzuholen. Und dann vergräbt er die Bälle, mitten auf dem Tennisplatz. Plötzlich zuckt der Graf zusammen. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Das kommt aus mir! Ist nur das Handy, das ich dir besorgt habe. Clifton hat dir eine SMS geschickt, damit du üben kannst, wie man zurückschreibt. Dracula ist ein wenig überfordert. Er weiß nicht, wie man ein Handy bedient. Johnny zeigt es ihm. Lieber Draku, jetzt kannst du Clifton zurückschreiben. Gut, schön. Wie soll denn das gehen? Liegt vielleicht an deinen Fingernägeln. Das ist ganz leicht. Guck, ich schreibe Mavis. Freue mich tierisch auf unser Date heute Abend. Siehst du? Und zack, sie hat sofort zurückgeschrieben. Muss absagen. Kann Dennis nicht allein lassen? Okay. Werden wir jemals wieder für uns allein sein können? Ich möchte mich auch geliebt fühlen. Und senden. So, so. Das hat mir eben gezeigt, dass du ein armseliges Würstchen bist. Ja, alles klar. Vielleicht probierst du es mit Bluetooth. Okay. Bluetooth, komm mal her! Naja, man muss ja nicht alles verstehen. Der Graf schwebt in Dennis' Zimmer, um seinen kleinen Enkel zu wecken. Raus aus den Federn, mein Denisowitsch. Hallo, Opa Draco. Hallo, mein kleiner Teufel. Und hattest du auch schöne Albträume? Ich habe von einem Stegosaurus geträumt. Oh, und hast du sein Blut getrunken? Nein. War nur so eine Idee. Hey, hast du Lust, was Cooles zu machen? Ja! Ich bringe dir bei, wie du dich in eine Fledermaus verwandelst. So wie ich. Siehst du? Cool! Ja, cool, habe ich ja gesagt. Jetzt versuchst du es. Ich bin eine Fledermaus. Ich bin eine Fledermaus, eine Fledermaus. Ich bin eine Fledermaus. Eine echte Fledermaus. Ich bin eine Fledermaus. Denisowitsch, durchatmen. Du kannst dich in eine echte Fledermaus verwandeln. Versuch es. Spür die Fledermaus. Was ist das? Ist das ein Breakdance? Wenn ich dir zeige, dass ich ein paar Moves drauf habe, fliegst du dann? Aha. Und so tanzt Opa Draco mit Dennis ein paar beachtenswerte Moves runter, bis Mavis hereinkommt. Paps, warum tanzt ihr zwei denn? Er hat geschlaft, tanzt. Na komm, Liebling, zurück ins Bett. Zurück ins Bett? Aber es ist doch schon nach 8 Uhr abends. Hast du denn den neuen Schlafplan vergessen? Er geht doch halbtags in die Menschenschule. Es würde ihm echt gut tun, wenn er heute Nacht wenigstens bis 2 Uhr schläft. Aber Folterspatz, 6 von Waynes Wolfswelpen feiern heute Nacht ihren Geburtstag. Du willst doch nicht, dass er das verpasst? Paps, ich liebe die Wolfswelpen, aber sind sie nicht ein bisschen zu grob für Dennis? Zu grob? Fällt es dir denn nicht auf? Dennis ist anders. Was soll das heißen? Denisowitsch soll nicht mehr mit Monstern spielen? Ich liebe Monster! Video, Video, ha! Video! Oh, willst Video, du Opa Draco Video. Dein Monstervideo zeigen? Ja! Das tut Dennis dann auch. Allerdings ist Opa Draco wenig begeistert von diesen Softie-möchte-gern-Monstern. Wow, wow, wow, wow, wow! Ihr wollt mir den Wischmopp als Monster verkaufen? Nehmen wir ein Stück Kuchen, Schnuffi-Wusch. Denkt dran, Kinder. Echte Monster teilen immer alles. Teilen? Ja, wenn ich an Monster denke, denke ich immer an Teilen. Ich sage dir jetzt mal, was ein richtiges Monster ist, Denisowitsch. Papst, bitte. Er ist doch schon fast 5. Das kannst du nicht erzwingen. Mavis bringt Dennis in sein Bett zurück. Funkel, funkel, kleiner Stern, was du Mami, bist, Mami, ich bin schon zu alt für Schlafieder. Was? So geht das Lied doch gar nicht. Die meisten Leute singen das aber so. Die meisten Leute? Was hast du plötzlich gegen? Leide, leide, schrei vor Schmerz, laut zerplatzt dein blutend Herz. Hab's. Komm schon, das habe ich dir immer so vorgesungen. Zombies fressen dein Gesicht, deine Schreie hört man nicht. Leide, leide, schrei vor Pein, bald wirst du beim Teufel sein. Nicht nur Dennis ist jetzt eingeschlafen, auch Mavis hat Draculas Schlaflied regelrecht umgehauen. Der Graf sieht seine Lieben noch einmal an und geht zur Geburtstagsparty der Werwolfwelpen. Aber etwas später erscheinen dann auch Mavis, Danny und Johnny. Herzlichen Glückwunsch, Walter, Werner, Waltraud, Waldi, Willi und Wölfchen. Denisowitsch, mein großer Junge, du bist ja doch da. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Vielleicht war ich ja doch ein bisschen überängstlich. Danke, mein Sargnägelchen. Die kleinen Werwölfe sind nicht gerade zarte Spielkameraden. Dennis muss bei den Rangeleien so einiges einstecken und verliert dabei sogar einen Zahn. Guck mal, dein Zahn ist raus. Bist du noch bei Trost? Die haben seinen Zahn ausgepackt. Oh ja, tatsächlich, da kommt sein Fangzahn. Paps, sein Milchzahn war auch kein Fangzahn. Warum sollte der jetzt einer sein? Er ist kein Monster. Die Sonne geht bald auf und wir müssen ihn zum Unterricht bringen. Was hast du gegen den Unterricht, den wir hier haben? Zum Beispiel Kinder-Yoga. Der Graf meint, ein Kind auf die Streckbank zu legen und es so lang zu ziehen, bis es die Größe eines Erwachsenen erreicht hat. Yoga! Denisovic ist hier zu Hause. Ich weiß nicht, Pabst. Was weißt du nicht? Naja, wir denken darüber nach, umzuziehen. Irgendwohin, wo Dennis sicherer ist. Vielleicht nach Kalifornien, wo Johnny aufgewachsen ist. Es tut mir leid, aber du kannst jemanden nun mal nicht zu etwas machen, was er nicht ist. Mavis holt Dennis und verlässt mit ihm die Party. Mavis, warte! Das ist doch nicht dein Ernst! Dracula schaut Johnny an, der die ganze Zeit keinen Ton gesagt hat. Hast du das gewusst? Sie will wegziehen. Ist noch nicht definitiv. Echt nicht. Ich weiß nur, sie denkt definitiv darüber nach, aber bis wir's tun, ist nichts definitiviert. Entsetzt zieht sich Dracula in seine Gemächer zurück und lässt seinem Unmut lautstark freien Lauf. Papst, das ist kein Fangzahn. Papst, ich weiß nicht, ob Dennis hier gut aufgehoben ist. Stimmt's, Johnny? Oh, hey, Dude, Mann, ist nicht meine Idee, ist Mavis. Hey, Dude, Mann, ich trau mich nicht, meinen Mund aufzumachen. Hey, Dude, Mann, ich bin ein Dude, Mann. In diesem Moment kommt Frankenstein herein, wird aber von Draculas Schrumpfkopf an der Tür ermahnt. Dracu, mit wem redest du? Dich stören, der Graf rastet da drin gerade aus. Worüber rastest du denn aus, Dracu? Die Kinder, Mavis, Wavy sagt, sie will wegziehen. Sie will wegziehen? Aber Johnny will hier doch nicht weg. Er ist dabei, das Hotel zu vermenschern. Für Dennis, weil er doch kein Monster ist. Er ist ein Monster. Er ist ein Spätfangzahner. Ich wäre ein tolles Fußmodel. Klappe! Wegen dieser ganzen Vermenscherei ist der arme Denisovic ja so verwirrt. Dann musst du den Kleinen vielleicht mal ein bisschen vermonstern oder so. Kann ich ja nicht. Sie schwirrt immer um mich rum und kontrolliert mich. Du müsstest ihn nur mal ein bisschen für dich allein haben. Moment mal. Das will Johnny auch. Mavis für sich allein haben. Hatten die beiden überhaupt schon mal Urlaub, seit sie geheiratet haben? Jetzt machen sie welche und wir auch. Frank, du bist ein Genie. Wir zeigen Denisovic all unsere früheren Spukstätten. Jeder von uns zeigt ihm sein Können. Wir bringen ihn bei, wie man ein Monster wird. Und der Fang zahnt sich das Wissen in 0,nix ein. Der Junge wird nächste Woche 5, wenn er bis zu seinem Geburtstag kein Vampir ist, wird nichts draus. Oh, da wird nichts draus, Süße. Er muss nur Zeit mit seinem Wampa verbringen. Wampa? Vampir-Opa. Komm schon, Mann, das versteht doch jeder. Dracula geht zu Johnnys Zimmer und klopft an die Tür. Johnny, komm mal her. Hä? Wer ist da? Dein Schwiegervater. Ich muss mit dir reden. Hör zu, du willst doch hier bleiben, oder? Na klar, das ist der erste Ort, an dem ich so sein kann, wie ich bin. Ich war nicht mehr so gut drauf seit der Erfindung der Schnitzelpizza. Schön, dann machen wir uns an die Arbeit. Also, ich habe folgenden Plan. Vielleicht. Und so machen die beiden einen Deal untereinander aus. Johnny gelingt es, Mavis zu überreden, mit ihm zu seinen Eltern zu fahren. Dennis soll so lange bei Opa Dracu bleiben. Mavis hat ihrem Dad alles aufgeschrieben und geht mit ihm noch einmal die Liste durch. Also Avocadoscheibchen, Haferflocken mit Aprikose, Aloe Vera, Feuchtigkeitscreme nach jedem Bad und dann... Und dann die Shea-Butter auf dem Popo, bevor es ins Betty geht. Und dann 20 Minuten Luftbefeuchter, während ich ihm sein Geigenhörbuch für Hochbegabte vorspiele. Das ist wirklich viel verlangt, Pabst. Wir können Dennis ja auch mitnehmen. Was? Du machst wohl Witze und ihn aus seiner Routine reißen? Nein, nein, nein. Ihr Kinder fliegt nach Kalifornien und überlegt euch, ob ihr Denisovic dort großziehen wollt. Weißt du noch, wie Videochat geht? Ja, ja, mit dem Handy und den Knöpfen und der Quälerei. Danke, dass du so verständnisvoll bist, Papst. Ich weiß, dass er sicher bei dir ist. Natürlich, Mavi. Mein hoch unheiliges Ehrenwort. Aber ich werde ihn so doll vermissen. Ich hab dich lieb, Dennis. Ich hab dich lieb, Mami. Ich erzähle ihm immer vor dem Schlafengehen Mavi-Wavi-Geschichten. Du bist der Beste. Ich hab dich lieb, Papst. Johnny fällt seinem Schwiegervater in die Arme. Ich werde euch alle vermissen. Ihr seid doch meine Familie. Hab dich lieb, Dracu. Ja, ich hab dich auch lieb. Und denk an unseren Plan. Sorge für Ablenkung und mach sie glücklich, aber nicht zu glücklich, kapisch? Klaro, Operation, sorge für Ablenkung und mach sie glücklich, aber nicht zu glücklich, kapisch? Läuft jetzt an. Cool? Und immer schön scheinheilig. Umarmst du meinen Rucksack? Nein. Mavis und Johnny fahren los. Kaum ist der Wagen außer Sichtweite, fallen dem kleinen Dennis die Äuglein zu. Zurück ins Bett. Ah ja, du kommst schon noch ins Bett. Wir lieben alle das Bett. Aber vorher müssen wir noch eine Kleinigkeit erledigen. Der Graf lässt seinen Wagen vorfahren. Und Frankenstein, Murray die Mumie und Wayne der Werwolf kommen aus dem Hotel gestürzt. Hat das kurze Hosenwetter, wo wir hinfahren? Herrje, ich hoffe nicht. Ich hab noch nicht ganz meine Bikini-Figur. Red du nur. Wo ist Griffin? Gebt mir noch eine Minute. Ich verabschiede mich gerade von Emily. Oh Mann, oh Mann. Griffin, der Unsichtbare, verabschiedet sich von seiner ebenso unsichtbaren Freundin. Du wirst mir so fehlen. Ach, du musst jetzt stark sein, Baby. Unsere Liebe ist unzerstörbar. Baby, nicht weinen. Die gucken doch alle. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Lass ihn einfach machen, bis er es hinter sich hat. Und ihr zwei Turteltäubchen, trinkt euren Champagner und los geht's. Oh, na klar. Prost, Baby. Und wir dürfen nichts dazu sagen? Nein, wir haben keine Zeit für Sticheleien. Alle steigen in den Wagen. Etwas hilflos kümmert sich Dracula um den Kindersitz. Wie schnallt man ihn? Den blöden Kindersitz. Du musst echt mal die Nägel schneiden. Wir kleben unsere Kinder immer mit Klebeband fest. Dennis nimmt den Gurt und schnallt sich selber an. Plötzlich taucht Blobby, das Schleimmonster, am Wagen auf. Was macht der denn hier? Ich hab ihm gesagt, er kann mitkommen. Er hat noch niemals das Hotel verlassen. Blobby, da ist kein Platz. Tut mir leid, Mann. Blobby hört nicht und schleimt sich ins Auto. Seine grüne Wabbelmasse füllt den ganzen Wagen aus. Aber was soll's, er ist ja weich. Und ab geht die Fahrt. Wo fahren wir hin, Opa Draco? Oh, Denisovic, wir fahren zu einem Abenteuer, einem monstermäßigen Abenteuer. Yay, Monster! Wir essen Kuchen. Was hat er gesagt? Nein, auf dieser Monsterfahrt gibt's kein Kuchen. Kein Kuchen. Kuri sagt, weswegen? Zu viel Kuchen macht Bauchweh weh. Ja, echte Monster teilen immer alles. Wow. Das könnte länger dauern als eine Woche. Hey, wisst ihr, wer den Kleinen hinkriegen würde? Vlad! Was? Wir brauchen Vlad nicht. Wir kriegen das auch so hin. Weißt du, Denisovic? Monster sind lieb, genau wie du. Aber wenn der Mond aufgeht, geht's erst richtig mit dem Monsterspaß los. Am nächsten Abend sind Johnny und Mavis in Kalifornien angekommen. Am Flughafen mieten sie sich einen Wagen und fahren an der Pazifikküste entlang. Mavis ist begeistert. Wow, das wird so wunderbar werden. Oh ja, du wirst so glücklich sein, aber nicht zu glücklich. Hä? Was? Ich will überall hin, wo du als Kind warst. Solange dich das ablenkt, kapisch? Naja, wir können schon ein paar Orte auf dem Weg abklappern. Ich rufe nur mal ganz kurz zu Hause an. Oh, lass das lieber. Weißt du, es ist dort erst 1 Uhr morgens. Dennis ist noch gar nicht auf. Stimmt. Ich bin's nicht gewohnt, von ihm getrennt zu sein. Das wird schon alles cool. Dein Paps hatte doch alles voll im Griff. Ich weiß. Er ist der Beste. Der kleine Dennis ist während der Fahrt eingeschlafen. Als sie fast am Ziel sind, weckt Opa Draco seinen Enkel. Denisovic, mach die Äuglein auf. Na Jungs, weckt das bei euch auch Erinnerungen? Hier sind wir früher rumgetigert, als wir noch knackige 100 waren. Im tiefschwarzen Wald von Slobozia. Naja, auch hier hat die Zeit etwas verändert. Aus dem schwarzen Wald ist inzwischen ein Stadtpark mit Radwanderweg geworden. Und selbst um diese Zeit ist hier noch viel los. Den haben sie ja hübsch rausgeputzt. So, raus aus dem Auto. Denisovic? Jetzt zeigt dir jedes Monster, was es am besten kann. Zuerst zeigt uns Frank, wie großartig er Menschen erschrecken kann. Hurra! Er macht dann Buh! Ich glaube nicht, dass Buhs der große Bringer sind. Aber darum sind wir ja hier, um vom Meister zu lernen. Na schön, ich streng mich mal an. Frankenstein versteckt sich hinter einem Busch und wartet auf Passanten, die er erschrecken will. Zwei Joggerinnen kommen vorbei. Die Gelegenheit. Frankenstein springt hinter dem Busch hervor. Frankenstein! Hey, geht's euch? Du bist der Wahnsinn. Dürfen wir ein Foto machen? Ist das okay? Klar doch, gern. Eine kleine Selfie-Nummer. Echt jetzt? Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag euch noch. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber der Ansatz war gar nicht so schlecht. Alle steigen nach diesem missglückten Experiment wieder ins Auto und fahren weiter. Dennis erzählt von seinem Lieblingshelden. Und auf meine Geburtstagstorte kommt der coolste Typ oben drauf. Lass mich raten, Kuchi. Nein, er ist so cool, er klettert Wände hoch und trägt ein Cape. Oh, wirklich? Und wer ist dieser super coole Kerl? Batman. Batman, toll. Du kennst ja sonst niemanden, der cool ist und ein Cape trägt. Die Stelle ist gut, anhalten! So, Wayne, jetzt bist du dran. Geh und töte irgendwas. Denisovic, schön zugucken. Was? Weißt du doch, komm schon. Wie soll Denisovic sein inneres Monster wecken, wenn wir ihn nicht dazu motivieren? Wer ist denn ein Monster? Niemand? Jetzt? Hier ist eine Avocado. Hurra! Deine Mami sagt, das ist gutes Fett. Was zum Himmel das auch heißen soll. Hör mal, ich mach uns Monster doch nicht wieder zum Boomer, nur damit dein Enkel Vampire mag. Hier gibt's sowieso nichts zu töten. Das wurde... Plötzlich kreuzt ein Reh ihren Weg. Oh, so ein süßes Bambi. Töte es. Na toll. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Wir haben es nicht mehr nötig zu töten. Es gibt ja Tostis. Denisovic, das wirst du lieben. Wayne frisst jetzt gleich das ganze Reh auf. Und das nächste ist für dich. Wayne, los! Widerwillig steuert Wayne auf das Reh zu. Oh Mann, ich bin zu alt für sowas. Okay, wie geht das nochmal? Nein, nein, das war ja beim Mond. Oh, ich knurre. Dann mal los. Schnurr! Schnapp's dir, Großer! Das Reh schaut Wayne nur fragend an und grast in Ruhe weiter. Peinlich berührt geht Wayne zu den anderen zurück. Toller Werwolf. Hast du tatsächlich das Wort Knurr nur gesagt? Du bist ein Werlapen. Hab doch gesagt, ist Jahre her. Inzwischen ist Johnny mit Mavis in seiner Heimatstadt angekommen. Langsam fährt er durch die Straßen. Die Stadt ist so aufregend und romantisch. Was willst du mir denn zuerst zeigen? Weiß nicht. Ist schon hübsch, aber wenn es dunkel wird, ist hier ziemlich tote Hose. Stopp! Was ist das für ein Geschäft? Johnny hält an und geht mit Mavis in einen Supermarkt. Sie ist überwältigt von dem Chipsangebot und spricht mit dem Verkäufer. Sie wollen mir echt erzählen, dass ich die Wahl zwischen all den Sorten Chips hier habe? Ja. Wie soll sich denn da jemand entscheiden? Und was sind das für schöne bunte Springbohnen? Johnny, hast du schon die Slurpee versucht? Nicht in dem Tempo, Schatz. Davon gibt's 48 Sorten, die müssen wir alle probieren. Mavis fängt auch gleich an. Sie schlürft einen Becher nach dem anderen aus. Dazu fehlt uns die Zeit. Warum? Der Laden hat die ganze Nacht auf. Stimmt, oder? Ja. Unterdessen will Dracula seinem Enkel zeigen, was eine Mumie so drauf hat. Jetzt ist also Murray an der Reihe. Also, was soll ich jetzt machen? Denisovic, das wirst du nicht glauben. Die Mumie kann durch Mauern krachen, sich in einen Schwarm Käfer verwandeln und jeden, den sie will, verfluchen. Das klingt aber gemein. Das ist lustig gemein. So, also pass auf. Murray wird uns jetzt den größten Sandsturm zaubern, den du je gesehen hast. Leg los. Sandsturm? Das ist eine Weile her. Nicht mein Problem. Tu es. Sag deinen kleinen Spruch. Na, schön. Ich kann das. Frank Wayne Griffin, fallt bloß nicht in Ohnmacht. Baris Gruft hab ich, Zatterdünn. Hoha Saffalum, arm ein Feind verklagen. Hoha Saffalum, ein Dorma hab ich versuchen, die Gesundheit nicht in der Gruft abum. Hoha Saffalum, au, mein Kreuz. Da knackt es im alten Mumienrücken und Murray fällt um, wie ein alter Baum. Nach einer kleinen Erholungspause steigen alle wieder in den Wagen und fahren weiter. Plötzlich klingelt Draculas Handy. Oh nein! Oh nein, nein, nein! Das ist Babys! Da musst du rangehen. Du drückst zu doll drauf! Sanfter! Ja, gut! Denisovic, wach auf! Oh Mann, der schläft wie ein Stein! Endlich gelingt es Opa Dracu, das Gespräch anzunehmen und er drückt auf Bildempfang. Mavis Gesicht erscheint auf dem Display. Papst, wieso hast du so lange gebraucht? Was? Nichts mehr. Wie uns geht's allen prima hier im Hotel. Wir machen nur so Hotelkram. Wie geht's euch? Es ist die totale Tollwut. Wir waren gerade BMXen und Minimarkten. Es macht so einen Spaß hier. Geht es denn Dennis gut? Oh, natürlich. Willst du ihn sehen? Ja, ja, will ich. Griffin, der Unsichtbare, hat dem schlafenden Dennis eine Sonnenbrille aufgesetzt und imitiert seine Stimme. Hallo, mein Liebling. Wie geht's dir? Mami, Ich glücklich! Oh. Hey, Dude! Warum trägt er eine Sonnenbrille? Oh, wir haben gerade gespielt. Das ist eine Superheldensache. Deswegen bin ich Sonnenbrillenmann und rette alle. Hey, schalt mal den Gang runter. Du klingst so komisch. Oh, nein, nein, das ist eine Sonnenbrillenmann-Stimme. Rauschen, oh, der Empfang ist schlecht. Oh, Mavis, wieso? Dracula unterbricht die Verbindung. Ja, ich... Na gut, ich glaube, er amüsiert sich. Na klar tut er das. Griffin ist stolz auf sich. Und Dracula sauer auf seinen Schwiegersohn. Wow, mit dem Sonnenbrillenmann habe ich einen Volltreffer gelandet. War ein genialer Einfall. Hab sogar einen Westdegen eingeworfen. Sie hat Spaß. Johnny vermasselt alles. Sie geht Minimarkten und BMXen. Sie wird umziehen. Ich muss den Jungen hinbiegen. Sofort. Sind wir bald da oder was? Kann sein, dass ich vor ein paar Kilometern falsch abgebogen bin. Nicht böse werden. Was? Kann mir jemand den Navigator in dem Ding anmachen? Guck, wie sanft ich draufdrücke. Bitte, geben Sie Ihr Ziel ein. Bitte, ich flehe Sie an. Nachdem Murray das Ziel ins Handy eingegeben hat, wird Dennis wach. Opa Draco redet sofort wieder auf ihn ein. Ja, das wird richtig gut, Denisovic. Was ganz Gruseliges, ja? Du hast es in dir. Wir müssen uns nur auf den Grusel konzentrieren. Opa Draco, vermisst du Großmama? Ob ich sie vermisse? Oh, sicher tue ich das. Ich vermisse sie jeden Tag. Sie war mein Ching. Warum fragst du? Ich weiß nicht. Vermisst du denn jemanden? Ich vermisse Mami und Papi. Und wen noch? Vermisst du die Welpin Winnie, die dich dauernd umstößt und versucht abzuschlecken? Ja, aber wir sind nur Freunde. Oh, nein, nein, nein. Du bist ein Dracula. Du kannst nicht nur Freund sein mit so einem süßen Fellknuddelchen wie Winnie. Papi, jetzt, hier, sie voll Idiot. Oh, rechts, big up, Griffin. Ja, Opa Draco. Wartet ab, Freunde. Der Junge wird Ziegenblut schlabbern in 0,0. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja. Da wären wir. Das ist das Vampir-Sommercamp, in dem ich als Kind war. Heißt es Camp Vamp? Nein, wer nennt denn ein Camp Camp Vamp? Es heißt Camp Winnie Pacaca. Das Camp ist voll mit kleinen Vampiren, die hier ihre Ausbildung in Vampirismus erhalten. Stolz zeigt Opa Draco seinem Enkel das Gelände. Siehst du, Denisovic? Hier habe ich gelernt, wie man Mäuse fängt und Gestalt wandelt. Und ich meine tollen Zauberkräfte benutze. Ist ziemlich cool, hm? Badminton. Ein Mann kommt auf sie zu und begrüßt die Gruppe. Ja, ich kann mich gar nicht erinnern an dieses Badmilben. Ach, so eine schöne laue Nacht. Wie geht's euch, Freunde? Ich bin Dana, der Campleiter. Wir sind sehr geschmeichelt über den Besuch solcher Legenden. Wie kann ich euch beglücken? Nun, ich ziehe es in Erwägung, meinen Enkel Denisovic zu Ihnen zu schicken. Oh, diesen kleinen rothaarigen Fangzahn, losen jungen Mann? Oh, die kommen noch. Er ist Spätfangzahner. Deswegen sind wir hier. Der Campleiter führt sie übers Gelände. Ah, da ist es, Denisovic, wo Opa fliegen gelernt hat. Ich will auch fliegen wie Opa. Draculas Blick fällt auf einen alten, baufälligen Übungsturm aus Holz, der ca. 100 Meter schief in den Himmel ragt. Allerdings ist der Turm gesperrt. Der Campleiter zeigt auf ein Absprungportal, das nicht höher als einen Meter ist. Und davor liegt auch noch ein Luftkissen. Ja, wir machen das jetzt da. Wir mussten es eine Nummer kleiner machen. Die Versicherung. Ja, ich auch. Helft mir. Okidoki. Wir sehen uns beim Lagerfeuer. Inzwischen ist Johnny mit Mavis bei seinen Eltern eingetroffen. Ach, Gottelchen, willkommen, ihr zwei. Na, ihr? Hallo, Leute. Das ist so aufregend. Oh, seht ihr das alles an? Wie cool. Oh, wow. Ich kann gar nicht glauben, dass ich echt hier bin. Das bist du aber. Also, wie läuft das bei dir ab? Bist du nachts wach und schläfst den ganzen Tag? Ja. Oh, ich kann mich dann gern nach euch richten. Gut. Ich habe dir nämlich diesen hübschen Sonnenhut gekauft. Linda. Und noch einen Poncho, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Das hat doch noch Zeit bis später, Linda. Okay. Oh, guck mal. wie kuschelig ich das hergerichtet habe. Damit sich Mavis auch wohlfühlt, hat ihre Schwiegermama das Schlafzimmer in ein Halloween-Zimmer verwandelt. Mavis ist sprachlos. Das ist genau wie in Transsilvanien. Oh, Transsilvanien. Das war mal eine interessante Erfahrung. Mike hatte Angst, dass er ausgeweidet und gefressen wird, aber ich habe ihm gesagt, das ist albernes Gerede. Das warst du, Linda. Oh, da sind sie. Weißt du, wir haben ein paar gemischte Familien hier bei uns in der Nachbarschaft. Da dachte ich, ich lade sie mal zu uns ein. Ist vielleicht ganz schön für euch, mit ihnen zu sprechen, wo ihr doch darüber nachdenkt, herzuziehen. Linda lässt ein Pärchen herein, dessen männliche Hälfte ein Monster ist. Hi, Karen. Hi, Pandragora. Willkommen, Mavis. Hey, Leute. Ja, ihr werdet's hier klasse finden. Gibt echt keinen Stress. Die Leute sind voll entspannt, was unseren Lebensstil angeht. Die Kinder werden ein bisschen gehänselt, aber das härtet sie ab. Und da kommt auch schon das nächste Pärchen. Auch hier sieht der Mann wie ein Monster aus. Er hat lange Haare und trägt einen rauschenden Bart. Oh, hallo, ihr Lieben. Und das ist Loretta. Sie ist mit Paul verheiratet. Er ist ein Werwolf. Wie bitte? Ja, ich habe Mavis gerade von unseren Monstermenschenpärchen in der Stadt erzählt. Ich bin aber kein Werwolf. Oh, ich dachte, naja, ihr dürft gern bleiben und Cupcakes essen. Gut, da hat sich Linda wohl geirrt. Trotzdem ziehen die beiden es vor, wieder zu gehen. Im Vampircamp sitzen alle um ein Lagerfeuer herum und singen mit dem Campleiter fröhliche Lieder. Opa Draco allerdings ist alles andere als begeistert. Yes! Toll gemacht, Vampire! Und jetzt umarmt sich jeder. Dracula zieht ein Gesicht, das länger ist, als die ganze Fahrt gedauert hat. Er schnappt sich Dennis und steht auf. Wir gehen. Was? Wohin? Der Graf klettert mit seinem Enkel den alten, endlos hohen Holzturm hinauf. Schnell folgen ihm die anderen. Wieso machen wir das? Willst du lieber diese grässlichen neuen Lieder hören? Wieso singt keiner mehr Old Mac Werwolf hat eine Axt oder hoch auf dem Leichenwagen? Wir sollten nicht hier oben sein, Draco. Wer ist bereit zu fliegen? Ich, wie ein richtiger Superheld. Besser, wie ein Vampir. Das ist ganz schön wackelig. Vielleicht sollte das Kind nicht fliegen. Ruhe, so lernen sie's. Man wirft sie und sie kommen klar. So habe ich es gelernt. Ich will jetzt fliegen. Das ist eine Fledermaus. Und du weißt ja, Opa ist da, wenn du ihn brauchst. Oh, ich kann das nicht mit ansehen. Tu es nicht. Und los geht's. Whee! Opa Draco wirft seinen Enkel vom Turm. Alle starren entsetzt nach unten. Nur der Graf bleibt cool. Er fliegt immer noch nicht. Er wird. Immer noch nicht. Das kommt schon. Das ist ein hoher Turm. Das ist ja das Gute. Du solltest ihn holen. Er wird in den Tod stürzen. Er lässt sich Zeit. Draco! Mein erstes Mal war auch so. Er ist schon ganz nah am Boden. Wisst ihr was? Er fliegt doch nicht. Dracula springt vom Turm und fliegt seinem Enkel hinterher. Im letzten Moment fängt er ihn auf. Habe ich dir nicht gesagt? Opa ist immer für dich da. Nochmal! Vorsichtig landet Dracula mit seinem Enkel. Etwas bleich und irritiert kommt der Campleiter herbeigeeilt. Oh je, ach du lieber Teufel! Das werden wir melden müssen. Meinen Sie den Zeitungen? Ich fand's auch ziemlich cool, aber ich hab's nicht so mit der Presse. Nein, Sir, ich meine den Behörden. Ich kann unmöglich die Gefährdung von Kindern ignorieren. Wow, jetzt hören Sie mal. Wir hatten Spaß. Ihr Gesang ist Gefährdung von Kindern. Sollen wir runter und ihm helfen? Nein, ich hab ihn gewarnt. Da muss er allein durch. Wir müssen die Mutter des Jungen anrufen. Nein, nur über meine Leiche. Seine Mutter ist eh schon völlig gaga. Ich habe mich ans Protokoll zu halten. Sie werden sich nicht ans Protokoll halten. Ich bin ein Vampir. Man kann mich nicht hypnotisieren. Stimmt. Seien Sie vernünftig. Ich rufe sonst die Polizei. Niemand ruft hier irgendwen. Feuer! Plötzlich stürzt der alte Turm ein, reißt eine Stromleitung mit und fängt Feuer. Das Feuer greift auf das Camp über. Dennis ist verunsichert. Sind wir böse, Opa Draco? Böse? Nein, du bist der beste Junge der Welt. Wir haben das Feuer nicht gemacht, das war der Turm. Das ist ein sehr unsicherer Turm. Sie haben Glück, dass wir die Behörden nicht verständigen. Wir gehen, mein Held. Deswegen bin ich Batman. Auf zum Batmobil. Ja, auf zum... Der nächste Strommast kippt um. Direkt auf Draculas Wagen. Zur selben Zeit steigt bei Johnnys Eltern eine Party. Allerdings ist Johnny mit Mavis aufs Dach geflohen. Entschuldige wegen vorhin. Wahrscheinlich dachten sie, es würde dir gefallen. Warum komme ich mir hier so komisch vor? Ach Schatz, die anderen sind hier komisch. Ich glaube, sie versuchen, um mir zu helfen. Weißt du, zu Hause im Hotel habe ich als Kind von der Welt nichts mitbekommen. Und du weißt einfach alles, weil du in Santa Cruz groß geworden bist. Santa Cruz? Aber, Wenn Dennis woanders aufwächst als in Transsilvanien, wird er vielleicht nicht so ein Freak. Wie ich... Hast du einen Knall? Mavis, du bist der Wahnsinn. Du steckst so voller Leben und interessierst dich immer für alles. Wenn Dennis so wird wie du, wenn er groß ist, bin ich der glücklichste Vater der Welt. Ich liebe dich, Johnny Stein. Weißt du was? Solange wir alle zusammen sind, werden wir überall glücklich sein. Sogar im Hotel. Johnnys Handy klingelt und er bekommt ein Video zugesandt. Was machst du da? Boah, guck dir das Video an, das mir ein Freund geschickt hat. Der Junge ist ein abgefahrener Teufelskerl. Johnny sieht, wie Dennis vom alten Turm herunterfällt. Oh, Alter, hast du alles... Warte, ist das etwa Dennis? Nein, oder? Nein, das ist nur schwer zu erkennen, aber... Jetzt, ups, hab's gerade gelöscht. Jetzt ist es weg. Mavis traut Johnny nicht und ruft sofort ihren Vater an, der mit Dennis und seinen Freunden den Löscharbeiten der Feuerwehr zusieht. Ja, meine Zuckerspinne? Paps, wo bist du? Wir sind draußen vor dem Hotel und grillen eine Runde. Völlig ungefährlich. Ist das Geräusch eine Sirene? Oh nein, nur ein paar schrille Killerfeen, die gerade einchecken. Ruhe, ihr Feen! Wir wollen hier völlig ungefährlich eine Runde grillen. Mami, ich will auch Hallo sagen. Mami, Mami! Oh. Opa, hey, warten Sie mal! Ist das die Mutter? Oh nein, das rauscht schon wieder. Ich komme jetzt sofort zurück zum Hotel und wenn du nicht da bist, Paz, das schwöre ich dir, wird es dir sehr leid tun. Was ist denn los? Wir müssen sofort nach Hause. Nichts fürchtet Dracula mehr als den Zorn seiner Tochter. Er bläst sofort zum Aufbruch. Auch Mavis und Johnny machen sich auf den Weg. Da sie keinen Flug mehr bekommen haben, fliegt Mavis selbst, samt Johnny und Gepäck. Der Graf und seine Freunde nutzen Blobby als Verkehrsmittel. Sie blasen ihn auf, lassen ihn platzen und werden zurück nach Transsilvanien geschossen. Jetzt! Man kann behaupten, dass beide Reisegruppen fast zur gleichen Zeit ankommen. Dracula zückt sein Handy und ruft Mavis an. Na du, wann trudelst du denn endlich mal hier ein? Wir warten schon seit einer... Doch da steht Mavis schon vor ihm. Gib mir meinen Sohn! Wir waren doch nur ein paar Avocados holen! Mami, ich bin geflogen! Hab ich gesehen. Mavis lässt das Video abspielen. Dann nimmt sie ihren Kleinen in die Arme. Ich hatte Angst, dass Dennis bei den anderen Monstern nicht sicher wäre. Jetzt habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr bei dir sicher ist. Aber ich wollte nur... Was hast du nochmal gesagt? Mensch, Monster, Einhorn. Dass das keine Rolle spielt. Naja, ich weiß einfach, dass sein Leben... Wir feiern am Mittwoch seinen Geburtstag hier. Dann ziehen wir weg. Bitte, Mavi, zieh nicht weg. Mag sein, dass du Menschen in dein Hotel gelassen hast. Aber du hast sie nicht in dein Herz gelassen. Mavis geht ins Hotel und beginnt zu packen. Als sie in Dennis' Zimmer kommt, steht der auf einer Kiste und will herunterspringen. Ich schaffe das. Ich bin eine Fledermaus. Eine Fledermaus. Dennis? Hm? Was machst du denn, dein Liebling? Gar nichts. Vorsicht, ich helfe dir mal darunter. Freust du dich schon auf deine große Party? Ich glaube schon. Weißt du auch, wer alles kommt? Papis ganze Familie. Opa Mike und Oma Linda und all deine Cousinen und Tanten und Onkel, die dich alle ganz schön lieb haben. Und dann, wenn wir nach Kalifornien ziehen, haben wir sie immer bei uns. Mami, ziehen wir wegen mir weg? Deswegen, weil ich kein Monster bin? Was? Nein, Dennis, natürlich nicht. Das ist nur Erwachsenenkram. Okay, aber was mit Opa Draco? Dann ist er hier doch ganz allein. Opa Draco muss hierbleiben, um das Hotel zu führen. Aber er wird uns besuchen und wir besuchen ihn. Können wir ihn jeden Abend anrufen? Klar. Am frühen Abend treffen dann die Gäste zur großen Party ein. Gemeinsam setzen sich alle an eine große Tafel, genießen die kulinarischen Köstlichkeiten und unterhalten sich angeregt. Ist es nicht schön, die ganze Familie beisammen zu haben? Mavis, hast du irgendwelche Neffen oder so eine Dingsdas in deiner Familie? Nein, es gibt nur Paps und mich. Oh, ich habe dich nie gefragt, wie du deine Mutter verloren hast. Ach, sie wurde von bösen Menschen umgebracht. Oh. Aber, es gibt noch meinen Großpapa Vlad. Ach, du hast einen Großvater? Ja, er kommt auch zur Party. Ich habe ihn eingeladen. Du hast ihn eingeladen? Paps, er hat Dennis noch nie gesehen. Ich wollte, dass sie sich kennenlernen, bevor wir wegziehen. Klar, toll. Ich bin entzückt. Der gute alte Vlad. Hat irgendwer ein Feuchttuch? Der gute alte Vlad lebt in einem dunklen Gemäuer mit einem grauenhaften, riesigen Fledermausmonster namens Bella zusammen. Draculas Vater ist sehr erstaunt, als er die Einladung erhält. Du totale Tollwut! Er lädt mich endlich mal zu was ein. Er hat einen Enkel? Und das hat er dir nie gesagt! Ganz ruhig, Bella. Wenigstens gibt es in der Familie einen neuen Vampir. Oh, in einem Hotel? Nobel, Nobel. Hotels sind Menschenkram! Deinen Schlund. Guck, was du angerichtet hast. Keine Angst, Jungs. Ich erzog meinen Sohn zu hassen, zu töten und Menschenseelen zu stehlen. Wie ein braver Junge. Dracula macht gute Miene zum bösen Spiel. Aber er hat sich schon einen Plan zurechtgelegt. Ja, Großpapa Vlad wird so begeistert sein, wenn er den großen Maskenball sieht, den Johnny und ich veranstalten werden. Was? Der Graf hält die Zeit an und lässt alle Gäste bis auf Johnny erstarren. Spiel mit, es geht um meinen Vater. Du hast einen Vater? Ist ja lustig. Hör mal zu, mein Vater darf niemals erfahren, dass du und deine Familie Menschen sind. Was? Aber Draco, ich bin stolz darauf, ein... Sonst stiehlt er die Seelen deiner Familie und frisst deinen Rucksack. Das Argument hat gesessen. Dracula lässt die Zeit weiterlaufen und Johnny spielt mit. So sieht's aus, Leute. Die Geburtstagsfeier wird ein Mega-Monster-Maskenball. Wirklich? Oh, das ist ja großartig. Ein letzter Abschied, bevor Dennis endlich unter normalen Menschen leben darf. Das hätte ich nicht besser sagen können. Der Maskenball ist ein Erfolg und jeder hat seinen Spaß. Sogar Johnnys Eltern haben sich verkleidet. Als Zombies. Draculas Vater Vlad und sein Gefährte Bella haben inzwischen das Hotel erreicht. Hotel Transsilvanien. Ich rieche Menschen! Reißen wir's ab! Bella, wir sind hier in der Außenwelt. Da riechst du mal nach Menschen. Weißt du was? Warte einfach draußen auf mich. Das ist Familiensache. Du würdest nur im Weg stehen. Ich guck mir den kleinen Beißer mal an. Er muss wissen, wer sein Urgroßvampir ist. Sein was? Vampir-Urgroßopa. Komm, das versteht doch jeder. Im Ballsaal des Hotels herrscht beste Stimmung. Auch Johnny hat sich verkleidet als Vampir. Allerdings trägt er eine blonde, hochtopierte Perücke. Seinem Schwiegervater fallen fast die Augen aus dem Kopf, als er ihn sieht. Spitzenparty. Ja. Na, was sagst du? Das ist ein Vampirkostüm, bist du von Sinnen? Ich hab's aus dem Internetshop. Das sind die einzigen, die über Nacht liefern. Du siehst aus, als hättest du einen Pavian-Popo auf dem Kopf. Hast du an deiner Sprache gearbeitet? Du kannst nicht einfach reden wie ein Hippie. Ich bin kein Hippie. Ich bin Backpacker. Rede wie ein Vampir. Mein Name ist Graf Jonathan. Ich bin ein Vampir. Also, Vampire laufen nicht herum und sagen, ich bin ein Vampir. Verzeihung, ich bin Graf Jonathan. Bla, bla, bla. Soll das ein Witz sein? Tut mir leid, ich bin nervös. Ja, hör mal, wenn mir das schon nicht gefällt, dann solltest du dir vor meinem Vater dein bla bla bla definitiv verkneifen. Durchlaufmeister Kuchi ist eingetroffen. Oh, hi. Draco, das ist Brandon, auch bekannt als Kuchi. Wir haben ihn für Dennis eingeladen. Hey, Mann. Es schaudert mich, Sie kennenzulernen. Wann soll das starten? Ich habe ein Kirchenfest in einer halben Stunde. In diesem Moment kommt Draculas Vater herein. Und er kommt auch gleich zur Sache. Nun denn, wo ist mein Urwampel? Oh, bitte. Muss er immer noch so einen dramatischen Auftritt hinlegen? Was? Vater, du siehst fabelhaft aus. Du führst jetzt ein Hotel, mein Sohn. Vom Prinz der Finsternis zum König der Kofferträger. Ja, wie schön, dich zu sehen. Ich bin gleich bei dir. Dracula flüstert Frankenstein etwas zu. Halte Vlad von den Menschen fern. Und von Mavis. Zu Befehl! Als Linda Vlad sieht, geht sie lächelnd auf ihn zu. Na, das ist ja mal ein schickes Kostüm. Diese beiden riechen komisch. Oh, sie sind Europäer. Das nennt sich Deodorant. Jetzt hast du es geschafft, einen ganzen Kontinent zu beleidigen, Linda. Da kommt auch schon Frankenstein auf Vlad zugestürzt. Hey, Graf, wie läuft's? Es ist Frankenstein. Genau genommen bin ich Frankensteins Monster. Frankenstein ist der Doktor, der mich... Ich würde gerne mehr erfahren. Rufen Sie mein Büro an. Darf ich Ihnen noch ein paar Kumpels Ihres Sohnes vorstellen? Das ist Murray. Ah, bitte töte mich nicht! Ich meine, yo, Vladi, was geht ab? Also, wo ist das Kerlchen? Den will ich kennenlernen. Johnny! Das ist Draculas Schwiegersohn. Ich bin Graf Jonathan. Bla bla bla bla bla. Sind alle meine Kleider? Etwas irritiert schaut Vlad auf die verformte Perücke. Was hast du denn da auf dem Kopf? Sehen aus wie die Möpse meiner Omi. Papi, wer ist der Mann mit dem lustigen Gesicht? Ist das der Junge? Allerdings. Zeig mir deine Fangzähne. Was machst du? Dracula drängelt sich jetzt zwischen sie und nimmt Dennis auf den Arm. Ach, ich bin so vernarrt in ihn, ich muss ihn knuddeln. Jedes Fangzähnchen, das er hat. Vlad lässt seinen Urenkel zu sich heranschweben. Ich wiederhole, zeig mir deine Fangzähne. Brav öffnet Dennis seinen Mund und Vlad schaut hinein. Dann sieht er prüfend seinen Sohn an. Ach, er ist ein Spätzahner. Genau wie du. Ja, genau wie ich. Das Großmaul hier war eine ganz schöne Heulsuse. Ja, das war... Hat Pipi in den Sarg gemacht. Schon gut, Vater. Wir müssen den Kleinen so erschrecken, dass die Zähne rausschießen. Rausschießen? Ja, so habe ich es bei dem Wichtigtour auch gemacht. Erst holst du dir etwas, was der Spätzahner harmlos und süß findet. Dann zeigt man ihm, was eine Hake ist und... plupp! Vertrau mir, dann schießen die Beißer vor Schreck raus. Stimmt's, Draco? Brandon, der Star aus der Kindershow, mischt sich ins Gespräch ein. Ernsthaft, Leute, wenn ich zu spät zum Kirchenfest komme, verpasse ich Straßenfest. Das ist unser Mann. Eine Hake? Aber Dennis wird sich zu Tode erschrecken. Kapierst du's nicht? Das ist unsere Chance. Wenn das bei Denisovic hinhaut, boom, ist er ein Vampir und ihr könnt alle hier bleiben. Okay. Kapisch. Gute Wahl. Johnny betritt die Bühne des Ballsaales und kündigt Brandons Auftritt an. Kinder, Leute, setzt euch hin. Dennis hat eine große Überraschung für euch. Der unverwechselbare Kuchi, das Kuchenmonster. Hey, Kinder, ich bin's, Kuchi. Ist das heute ein wunderbarer Kuchitag? Also, ich habe eine Frage. Wer von euch mag Kuchen? Vlad ist auf der Seitenbühne und lässt Brandon jetzt schweben und seinen Kopf wie einen Kreisel rotieren. Geht es Kuchi gut? Ich will den ganzen Kuchen haben. Teilen ist was für Feiglinge. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das in der Fernsehshow war. Ich glaube, ich habe das auf einer Blu-ray gesehen. Bonuskram. Stopp, warum ist Großpapa Vlad da oben? Ich hab Angst, Opa. Was ist denn los mit Kuchi? Brandon verwandelt sich in ein furchterregendes Monster. Du isst kein Kuchen, der Kuchen ist dich. Dennis verkriecht sich in Draculas Armen. Dem Grafen reicht es jetzt und er unterbricht den Zauber seines Vaters. Hör auf! Was war denn das gerade, Mann? Ich hau hier ab. Ich hoffe, die Eltern bewerten das nicht im Internet. Hey, was hast du gemacht? Noch 2 Sekunden und die Fangzähne wären rausgeflutscht. Ist mir egal, das ist es nicht wert. Was ist was nicht wert? Ich hab mir so gewünscht, dass der Junge ein Vampir wird, damit er nicht wegzieht. Indem du ihm sein Schönstes kaputt machst? Wie konntest du nur? Wir waren verzweifelt. Du hast da mitgemacht? Dennis würde in Santa Cruz nicht glücklich sein. Dennis war noch nie da. Johnny, Dennis ist kein Monster. Er mag Avocados. Weil du ihn nicht essen lässt, was Spaß macht. Ich denke, Dennis möchte einfach nur normal sein. Können wir aufhören, das Wort normal zu benutzen? Wo er jetzt lebt, ist er ja normal. Er ist so, wie er ist. Und daran kannst du nichts ändern, Papst. Dennis ist sehr traurig, dass sich seine Familie streitet. Er will jetzt nur noch weg von hier und verlässt das Hotel. Die kleine Werwölfin Winnie läuft ihm hinterher. Die beiden können nicht ahnen, dass draußen ein wirklich gefährliches Monster lauert. Dennis, wo willst du hin? Weg hier! Aber hier draußen ist es nicht sicher so allein. Ich weiß, wo wir uns verstecken können. Komm mit! Währenddessen geht im Hotel der Ärger weiter. Wenn du dich nicht eingemischt hättest, müsste mein Urenkel nicht sein ganzes Leben lang ein Schwächling sein. So wie Schlaffi hier drüben. Schlaffi? Johnny, bleib cool. Willst du was auf die Glocke, alter Mann? Ich bin Träger des gelben Gürtels seit 1997. Nein! Johnny reißt sich die Perücke vom Kopf. Jetzt schlägt's 13. Du bist kein Vampir. Natürlich ist er ein Mensch. Er ist unser Sohn. Halten Sie uns für Monster? Nun demaskieren sich Johnnys Eltern. Du hast erlaubt, dass deine Tochter einen Menschen heiratet und ein Menschenkind kriegt? Warum rammst du mir nicht einfach einen Pfahl in mein Herz? Wir hassen Menschen nicht mehr und sie hassen uns auch nicht. Menschen! Du Trottel! Dein Urenkel ist der süßeste, liebste, außergewöhnlichste Junge, den ich kenne. Und wenn du ihn nicht lieben kannst, wie er es verdient, nur weil er ein Halbmensch ist, dann bist du der Trottel. Hey, wo ist Dennis? Dennis! Dennis? Winnie ist mit Dennis in ein Versteck gelaufen, das im nahegelegenen Wald liegt. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Ein Leckerbissen für dich. Gute Taube. Mahlzeit. Wenn ich meinen Abschluss in Wirtschaft habe und eine Firma leite, bekommst du sowas Schönes, Selbstgekochtes nicht mehr so schnell. Ich muss hier wegziehen, Winnie. Nach Kalifornien. Meine Mami denkt, dass ich hier nicht glücklich bin. Weswegen, weil ich keine Haare im Gesicht habe. Tut mir leid, dass ich kein Monster bin. Nein, du bist perfekt. Du bist der tollste Junge, den ich kenne. Und ich habe 300 Brüder. Du bist auch toll, Winnie. Das Monster Bella ist den beiden gefolgt und dringt nun in ihr Versteck ein. Sieh einer an! Der kleine Mensch und sein Haustier! Inzwischen haben sich die Familie und Freunde auf die Suche nach Dennis gemacht. Als Vlad das Hotel verlässt und sieht, dass Bella fort ist, ahnt er Schlimmes. Bella hat die Kinder gepackt. Hört auf zu zappeln! Warum tust du das? Weil sich das nicht gehört! Warum kapiert das denn keiner? Menschen und Monster gehören nicht zusammen! Gehören sie doch! Gehören sie nicht! Ich nehme euch als Geiseln! Und ich und meine Gang zerfetzen dieses Menschenversteher-Hotel in der Luft! Das darfst du nicht! Ach wirklich? Warum nicht? Weswegen? Weswegen was? Weswegen, weil das Opa Draco traurig macht. Traurig? Und was willst du dagegen unternehmen? Weiß ich nicht. Weißt du, warum du das nicht weißt? Weswegen, weil du nur ein schwacher, kleiner Junge bist. Winnie beißt Bella in die Hand. Wütend schleudert er sie zu Boden. Jetzt wird Dennis sauer. Sehr sauer. Plötzlich wachsen ihm Vampirzähne. Mit der Macht eines Vampirs schmettert er Bella gegen den nächsten Baum. Jetzt greifen beide gemeinsam Bella an. Das Monster weiß nicht, wie ihm geschieht und kann sich gegen die ungeheure Kraft der beiden nicht wehren. Es ruft seine Artgenossen zu Hilfe. Dracula, Mavis, Johnny und all die anderen stoßen jetzt dazu. Dennis, da ist er! Dennis, mein Große, da bist du! Wir haben dich gesucht. Wo warst du denn? Da sind seine vielen Freunde! Dennis verwandelt sich in eine Fledermaus und greift die Monster-Fledermäuse an. Natürlich helfen ihm seine Familie und alle Freunde.